Erst als König Hiskia diese Nachricht hörte, zerriss er seine Kleider vor Trauer, zog einfache Kleidung an und ging in den Tempel des Herrn. Zweiter er schickte den Palastverwalter Eliakim, den Schreiber Sebna und die führenden Priester zum Propheten Jesaja, damit sie ihn um Rat fragten. Dritter sie sagten zu ihm, dass heute ein Tag der Not und Schande sei, weil das Volk keine Kraft mehr habe, sich selbst zu retten. Vierter vielleicht hört Gott die Beleidigungen des assyrischen Boten, der den lebendigen Gott verspottet hat, und bestraft ihn für diese respektlosen Worte. Fünfter die Diener von König Hiskia kamen also zum Propheten Jesaja und überbrachten ihm die dringende Nachricht des Königs. Sechster Jesaja antwortete ihnen, dass sie ihrem Herrn sagen sollten, hab keine Angst vor den Worten der Assyrer, die mich beleidigt haben. 7. Gott versprach, dass der assyrische König eine Nachricht hören und in sein Land zurückkehren würde, wo er durch das Schwert sterben wird. Achter der assyrische Bote kehrte um und fand seinen König beim Kampf gegen die Stadt Libna, da dieser die Stadt Lachisch bereits verlassen hatte. Neunter als der König von Assyrien hörte, dass der König von Kusch gegen ihn kämpfen wollte, schickte er erneut Boten zu Hiskia. Zehnter er ließ Hiskia ausrichten, dass er sich nicht von seinem Gott täuschen lassen solle, denn Jerusalem würde trotzdem erobert werden. Elfter er erinnerte Hiskia daran, dass die assyrischen Könige alle anderen Länder zerstört hatten und niemand ihrer Macht entkommen konnte. Zwölfter die Götter anderer Völker konnten diese nicht retten, obwohl sie von den Vorfahren des assyrischen Königs angegriffen worden waren. Dreizehnter er fragte spöttisch, wo die Könige von Hamat, Arpad und anderen Städten geblieben seien, die alle von ihm besiegt worden waren. Vierzehnter nachdem Hiskia den Brief der Boten gelesen hatte, ging er in den Tempel und legte das Schreiben vor Gott aus. Fünfzehnter Hiskia betete zu Gott und sagte, du allein bist der wahre Gott über alle Reiche, weil du den Himmel und die Erde geschaffen hast. 16. Er bat Gott, genau hinzuhören und zu sehen, wie Sanherib den lebendigen Gott durch seine arroganten Worte beleidigt hatte. 17. Hiskia gab zu, dass die assyrischen Könige tatsächlich viele Völker besiegt und deren Länder völlig verwüstet hatten. 18. Sie hatten die Götter dieser Völker verbrannt, aber das waren keine echten Götter, sondern nur Figuren aus Holz und Stein. 19. Deshalb bat er Gott, sein Volk zu retten, damit alle Reiche der Erde erkennen, dass er der einzige wahre Gott ist. 20. Daraufhin schickte Jesaja eine Nachricht an Hiskia und bestätigte, dass Gott sein Gebet wegen des assyrischen Königs gehört habe. 21. Gott sagte über den assyrischen König, dass die Bewohner Jerusalems ihn verachten und über seinen Hochmut nur lachen würden. 22. Gott fragte den König, wen er eigentlich beleidigt habe, denn er habe seine Stimme gegen den heiligen Gott Israels erhoben. 23. Der König hatte damit geprahlt, dass er mit seinen vielen Wagen die höchsten Berge und die dichtesten Wälder des Libanon erobert habe. 24. Er behauptete stolz, dass er in fremden Ländern Wasser getrunken und sogar die Flüsse Ägyptens mit seinen Füßen ausgetrocknet habe. 25. Gott antwortete ihm jedoch, dass er dies alles schon vor langer Zeit geplant hatte und der König nur sein Werkzeug war. 26. Deshalb waren die Bewohner der Städte machtlos und verängstigt, wie vertrocknetes Gras auf dem Dach, das keine Kraft zum Wachsen hat. 27. Gott erklärte dem König, dass er genau wisse, wo er sich aufhalte und wie sehr er gegen Gott tobe. 28. Weil der König so übermütig war, wollte Gott ihn wie ein Tier zähmen und ihn auf demselben Weg zurückschicken. 29. Als Zeichen versprach Gott dem Volk, dass sie in den nächsten Jahren genug zu essen haben würden, obwohl sie nicht sehen konnten. 30. Die Überlebenden aus dem Volk Juda würden wieder sicher leben und wie eine gesunde Pflanze tiefe Wurzeln schlagen. 31. Ein kleiner Teil des Volkes wird von Jerusalem aus weiter bestehen, weil Gott sich leidenschaftlich für die Rettung seines Volkes einsetzt. 32. Deshalb wird der König von Assyrien nicht in die Stadt eindringen und keinen einzigen Pfeil gegen sie abschießen. 33. Er wird auf dem Weg zurückkehren, auf dem er gekommen ist, ohne Jerusalem jemals zu betreten, denn das hat Gott versprochen. 34. Gott versprach, die Stadt zu beschützen und zu retten, um seine eigene Ehre und sein Versprechen an David zu bewahren. 35. In jener Nacht tötete ein Engel des Herrn 185.000 Soldaten im Lager der Assyrer, so dass man am Morgen nur noch Leichen fand. 36. Daraufhin brach König Sanherib die Belagerung sofort ab, kehrte in sein Land zurück und blieb in der Stadt Ninive. 37. Als er später in seinem Tempel betete, töteten ihn seine Söhne und flohen danach, woraufhin sein Sohn Asarhadon neuer König wurde.